Christkind ist geboren, sagt er, auf das man's weiß. Wir sind fast halb erfroren, die Wahrheit macht aber heiß. Im Stall, da liegt das Kindlein, wohl in der Krippe drin. Ein Stern glänzt hoch am Himmel, der führt uns zu ihm hin. Drum lass uns eilends laufen, ein jeder, was er kann, und lasst uns ihm was bringen, denn es ist Abraham. Oh, das Kinderlein vom Himmel.